Ich singe euch heute was Neues vor. Ein Liebeslied mit Damenchor. Das Liebeslied, das sing ich allein, da würdet ihr anderen im Wege sein. Doch manchmal, da klappern die Schreibmaschinen. Dann kommt der Refrain, den sing ich mit ihnen. Wir pendeln zwischen Liebe und Büro. Das eine sing ich, das andere klingt so. Hier hört man auf die Schreibmaschine. Das ist genau, als spielten wir Klavier. Wir Geld besitzt noch keines zu verdienen. Wir haben keins, wir haben keins. Drum hämmern wir, drum hämmern wir, drum hämmern, hämmern, hämmern, hämmern wir. So ähnlich. Machen Sie bitte mit, denn auch auf uns passt der Name Schmidt.